grünen Wald. Da wo die Drossel singt, Drossel singt, das bunte Reh, dein Volk in Büsche springt, Büsche springt. Rotland und Fichte stehen am Waldesrand, erlebt in meiner Jugend schönste Thank you.